Die wahren Kosten offenlegen. Zudem wäre es wichtig, die Kosten für die Natur in Produkte einzupreisen. Heute fließen nur die Material-, Herstellungs- und Personalkosten in die Marktpreise ein, aber nicht, welche Spuren ein Produkt in der Natur hinterlässt. Die sind jedoch nur scheinbar umsonst. Wenn ein Landwirt beim Anbau von Mais viel Dünge- und Pflanzenschutzmittel einsetzt, dann muss er diese Mittel zwar kaufen. Die ökologischen Kosten aber tragen andere, häufig die Allgemeinheit. Gelangt etwa das Nitrat vom Dünger ins Grundwasser, läuft die Aufbereitung des verschmutzten Wassers auf Rechnung der Wasserwerke und damit der SteuerzahlerInnen. Wenn Pflanzenschutzmittel zum Tod von Bestäubern wie Wildbienen beitragen, kann das zu Lasten der BesitzerInnen von Apfelplantagen gehen. Vielleicht müssen sie deshalb ein paar Stöcke Honigbienen anmieten, um das Fehlen der Wildbienen bei der Bestäubung der Apfelbäume wettzumachen. Die ökologischen Kosten tragen also meist andere, nicht die VerursacherInnen. Im Extremfall die nächste Generation, die, wenn sich nichts ändert, eines Tages mit geringerer Biodiversität und weniger Ökosystemleistungen auskommen muss. Häufig tragen auch Menschen am anderen Ende der Welt die Kosten. Wenn wir im Supermarkt billiges Schweinefleisch erstehen, ist im Preis dieses Produktes nicht abgebildet, dass die Schweine oftmals mit Soja aus Brasilien gefüttert wurden und dass der Anbau dort große ökologische Schäden hinterlässt. Zum Beispiel ausgelaugte Böden, belastetes Grundwasser, abgeholzte Regenwälder, verändertes Lokalklima, das Fehlen von Bestäubern etc. De facto subventioniert Brasilien also Deutschland und nicht umgekehrt, da das Soja auf dem Weltmarkt weniger kostet, als es in Wirklichkeit wert ist, wenn man alle Kosten berücksichtigt. Deshalb wäre es essentiell, im Marktpreis die Gesamtkosten abzubilden und die externen Kosten zu internalisieren, wie das im Fachjargon heißt. Die Supermarktkette Penny hat damit experimentiert und das Ganze einmal durchrechnen lassen.